Drittens Geistesleben. Geistesleben und Papier. Oft schon war das deutsche Volk im Laufe der Geschichte von einem übermächtigen Gegner an den Rand der Vernichtung gebracht. Oft schon sah es im Leben dieses viel geprüften Volkes aus, als käme für den Deutschen die Nacht ohne Morgen, der Untergang ohne Errettung. Immer aber wieder fand der Deutsche zu sich selbst und immer wieder brach sein Morgen an und strahlte sein Sieg. Das aber waren immer Zeiten, da der Gegner, außer ihm gewalttätig sichtbar und allen verständlich, vernichtete und wütete. Heute aber haben wir neben dem furchtbaren Vernichtungswillen des äußeren Feindes den unendlich gefährlicheren, von den wenigsten gesehenen, weil unsichtbar, aber umso allgegenwärtiger waltenden Feind im Inneren unseres geschwächten und von Not und Entbehrung zermürbten Volkskörpers zu ertragen. Gelingt es dem Deutschen nicht, in absehbarer Zeit diesen unsichtbaren Feind sichtbar zu machen, wie der Gelehrte, der im Mikroskop die unsichtbaren Bakterien durch eine chemische Behandlung dem Auge fassbar zu machen weiß, so geht er unweigerlich kampflos, weil wehrlos und ohne Wissen um den Sinn von Zerstörung und Widerstand zugrunde. Dann hält er für Verhängnis, Zufall, Tücke oder Schicksal, was als böser Wille, als wohl ausgedachter Plan des gefährlichsten Feindes im eigenen Blute vergiftend und zersetzend wirkt. Wer in der wirtschaftlichen Vernichtung, die sich mit geradezu wissenschaftlicher Planmäßigkeit heute vor den entsetzten Blicken des wehrlos zusehenden Deutschen abspielt, nicht das wohl ausgedachte System und den fest umrissenen Plan des nach der Weltherrschaft strebenden beweglichen Geistes erkennen lernt, der ist verloren. Wenn das internationale Judentum in der fortschreitenden Herabsetzung des Weltwertes unseres Geldes unverdrossen fortfährt, solange noch ein Funken Selbstständigkeit und Kraft und Wille zum eigenen Leben im deutschen Volke zu verspüren ist, so ist dies nichts anders zu bewerten als die Sittennoten, die der mit dem Benehmen seines Zöglings unzufriedenen Lehrer ihm erteilt, solange derselbe sich störrisch und eigenwillig erweist. Gegen dieses überstaatliche Verfahren ist der Deutsche heute wehrlos. Nicht aber gegen das, was der allgegenwärtige Feind aus solcher Sachlage zu erzielen weiß. Denn dass der Deutsche nun mit verschränkten Armen und hilfloser Gebärde ruhig mit ansieht, wie die realen Werte, die von keiner Geldschwankung zerstörbaren wirtschaftlichen Güter aus der wahnwitzigen Sucht der Einzelnen nach der vielbegehrten ausländischen Valuta ein für allemal dem Stoffkreislaufe des eigenen Lebens entzogen und dem des, ob der herrlichen Gelegenheit triumphierenden und profitierenden Feindes zugeführt werden. Das ist eine Schmach, ein Verbrechen, eine Dummheit, die nie mehr gut zu machen sein werden. Eine Regierung freilich, deren geheime Drahtzieher im Grunde ja so einverstanden sind mit der planmäßigen Vernichtung des deutschen Volkes, um Hilfe und Gebot anzusprechen in solcher Sachlage, wäre ein sinn- und nutzloses Beginnen. Und der alte deutsche Trost- und Mutspruch, hilf dir selbst und Gott wird dir helfen, heute ist er so aufzufassen, dass dies selbst sich nicht auf des deutschen Regierung beziehen darf, die ja nicht ihm selbst, sondern einem anderen Volke und einem anderen Gotte zu dienen beflissen ist. Und so muss sich denn der Deutsche die Gesetze, die ihm nicht von oben diktiert werden, von Mann zu Mann, von Mund zu Mund, in selbstherrlicher Entschlossenheit vorschreiben, ehe er so weit herabsinkt, dass kein Gott ihn mehr vom unabwendbaren Untergange zu erretten vermöchte. Solch geheimes Gebot aber, solch bindender Schwur, der alle Deutschfühlenden heute vereinen und zusammenfügen sollte, wäre der, von jenen materiellen Werten und Stoffen, die für die Zukunft des Volkes unbedingt nötig sind, kein einziges Stück ins Ausland zu verkaufen, mag auch der Verdienst im eigenen Lande ein geringerer sein, und die durch das internationale Manöver so begehrenswerte ausländische Valuta auch noch so sehr verlocken und verführen. Was der Einzelne, verwirrt durch die vom inneren Feinde schlau ersonnene Lage, hierbei auch vorerst scheinbar verlieren mag, für die Wiedergesundung und Kräftigung seines dahinsiechenden Volkskörpers werden solcher Plan und solch eiserne Durchführung vertausendfachte Früchte tragen. Heute und hier soll dies ernsteste Gebot der Stunde nur für jene Ware besprochen werden, an deren Besitz die Möglichkeit eines geistigen Lebens, einer seelischen Wiedergeburt untrennbar geknüpft ist: das Papier. Schreitet der verbrecherische Wahnwitz in dem Umfange wie heute fort, dann wird der geheime Plan des Gegners in kürzester Frist verwirklicht. Ein Wiederaufschwung des deutschen Volkes wird nicht mehr möglich sein, dank der Unmöglichkeit, fruchtbringende Gedanken dem Volke zuzuführen. Dies aber geschieht nicht nur durch den Papierverkauf ins Ausland, weit mehr noch geschieht es dadurch, dass gerade die allem guten deutschen Geiste fernen und feindlichen Mächte, was noch von dem kostbaren geistvermittelnden Stoffe vorhanden ist, für ihre volksfeindlichen, ja vergiftenden Zwecke aufgestapelt haben. Und es ist merkwürdig zu beobachten, wie heutigen Tages alle jene Verleger, deren Erscheinungen nationalen Zwecken dienen, ja selbst nur irgend nationalen Geist verraten, an der furchtbarsten Papiernot leiden, indessen die Veröffentlicher snobistischer und ästhetisierender, ja verlogener und hochstaplerischer Geistesprodukte im Überflusse schwimmen und für Jahre hinaus in ihrem Vorrate gedeckt sind. Dies aber geht so weit, dass man heutzutage geradezu mit Bestimmtheit behaupten kann, wenn ein Buch auf dem Markte erscheint in tadelloser, friedlicher Ausstattung, mit ausgesucht schönen Typen und auf dem herrlichsten Papiere gedruckt, dann ist es ein Werk deutschfeindlicher Gesinnung, erotomanischer Absonderheiten, moderner Schwindeldichtungen oder aber einer deutschen Gesinnung, die unter deutschtümelndem Deckmantel doch Ratschläge und Programme verbirgt, die Kraft, Einsicht, Willen und Entschluss des deutschen Volkes lähmen, verwirren, ablenken und irgendwie zu Schanden machen. Wer die Erscheinung in den letzten Monaten kennt, ob sie nun Empormenschlichung und Tatwille, ob sie nun kosmisches und kosmopolitisches Denken als erstrebenswerten Wesenskern dem unglückseligen deutschen Volke aufzuschwatzen versuchen, der weiß, wie furchtbar wahr unsere Behauptung ist, und der wird ahnen lernen, mit welch systematischer Beflissenheit die geheimen Mächte an der Irreführung, Verwirrung und Vernichtung unseres unseligen Volkes arbeiten. Das aber darf nicht so bleiben. Die deutschen Verleger, die gute und ernste Arbeit vorhaben, müssen mit den deutschgesinnten Papierfabrikanten aller Orten in Verbindung setzen und dieselben im Namen der gefährdeten Zukunft unseres Volkes so weit bringen, ihre Erzeugnisse nicht mehr dem Auslande, nicht mehr den verruchten inneren Feinden, sondern dem wahren und guten deutschen Geiste zuzuführen.